Auf dem Totenbett muss der ewig Streitbare seine Ketzerei über die Anschauung Gottes widerrufen. So mächtig sind die Mennoniten geworden. Aber auch von seinem Nachfolger Benedikt XII. Kann der Kaiser trotz peinlicher Demütigungen und geradezu Selbstbesudelung keine Lösung aus dem Bann erhalten, weil der Franzose jenen zur Fortsetzung des Kampfes anstachelt. Da die Kurie immer höhere Forderungen stellt, werden schließlich die Kurfürsten nervös, denn das Vorgehen des Papstes setzt auch ihr Wahlrecht in Zweifel und schafft einen Zustand der Unsicherheit in Deutschland. Durch die Predigten der Mennoniten belehrt, sind auch die Städte gegen die römischen Forderungen und es geht eine reformationsähnliche Gärung durch Deutschland. Am 16. Juli 1338 treffen sich die Kurfürsten unter den Nussbäumen von Rense, einem Platz genau an der Grenze der Gebiete der vier rheinischen Kurfürsten, und fassen folgenden Beschluss. Durch gegenwärtige öffentliche Urkunde sei es allen bekannt, dass im Jahre der Fleischwerdung 1338 am 16. Juli bei dem Königshofe Rense oberhalb des Rheins, wo die Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches sehr häufig zusammenzukommen pflegten, um über die Wahlen oder andere Reichsgeschäfte zu verhandeln, geurteilt haben, dass dies dem Rechte und der altbewährten Gewohnheit des Reiches entspreche, dass, nachdem jemand von den Kurfürsten des Reiches oder dem größten Teil dieser Fürsten auch in Uneinigkeit zum römischen König gewählt worden ist, er nicht der Ernennung, Anerkennung, Bestätigung, Zustimmung oder Ermächtigung des apostolischen Stuhles bedarf zur Übernahme der Verwaltung der Rechte und Güter des Reiches oder des Königstitels. Dieser Beschluss wird in Frankfurt durch eine feierliche Erklärung des Königs erweitert. Auch die kaiserliche Würde stamme unmittelbar von Gott. Der von den Kurfürsten Gewählte sei damit auch Kaiser geworden und habe das Recht, sich Kaiser zu nennen. Im September 1338 wird auf einem gewaltigen Reichstag vor der alten Kastorkirche in Koblenz der Frieden im Reich geboten und die Heerfahrt gegen Frankreich beschlossen, dem englischen König Eduard III. Aber die französische Krone zugesprochen. Jedoch der Kaiser lässt es wieder bei dieser Aufwallung bewenden und setzt seine Friedensbemühungen bei dem unversöhnlichen Papst fort. Nur in Fragen seiner Hausmacht ist er zielbewusst. Zwar als 1335 mit dem Tode Heinrichs Kärnten und Tirol zur Neubesetzung fällig werden, kann ihm für den jungen Heinrich und Margarete Moltasch der geschickte Karl von Böhmen Tirol entziehen, während die Habsburger sich ihren Anteil Kärnten, Krain und die windische Mark gesichert haben. Aber Ludwig gelingt es, die Ehe des jungen Luxemburgers in Tirol zu zerbrechen, das durch den harten Steuerdruck gegen seine böhmischen Herren aufgebracht ist. Die Landesherrin führt über ihren Gemahl bei den Ständen Beschwerde, dass er die Ehe mit ihr nicht vollziehen könne. Und so wird 1341 eines Tages der 22-jährige Johann Heinrich auf der Rückkehr von einer Jagd nicht mehr in das Schloss eingelassen und des Landes verwiesen. Margarete findet bei Ludwig dem Bayern Schutz, als sie sich dessen Sohn zur Gemahlin anbietet. Der Kaiser willigt ein und es kommt auf dem Schlosse Tirol bei Meran zur Hochzeit, obwohl kein Geistlicher die Ehe einsegnen will, da die alte kirchlich nicht geschieden ist. Ludwig bindet die neue Ehekraft des Rechtes, das ihm der Staatsrechtler Marsilius von Padua zuspricht. Er belehnt seinen Sohn auch noch mit Kärnten, wodurch er sich die Habsburger verfeindet. Es ist sein Glück, dass gerade damals der alte Johann von Böhmen sein Augenlicht verliert und nicht persönlich Rache nehmen kann. In seiner Ländergier zieht Ludwig beim Tode des letzten Grafen von Holland für seine Gemahlin Margarete, die Schwester des Verstorbenen, auch Holland, Seeland und Friesland und den Hennegau ein, wodurch er sich die Engländer zu Feinden macht, die auch Rechte zu erheben vermochten. Trotz der kläglichen Bitte des Kaisers, der dem Papste schreibt, dass seine Seele nach Gnade lechze, bleibt dieser unerbittlich und fordert von Ludwig die Niederlegung seines Amtes. Die Kurfürsten sind über diese demütigenden Verhandlungen des Kaisers aufgebracht. Sie beschließen eine Gesandtschaft nach Avignon, um die Würde des Reiches wiederherzustellen und reden bereits von einer Neuwahl in Deutschland. Vergebens trachtet Ludwig, den gefährlichen Johann von Böhmen auf einer Zusammenkunft in Bacharach zu versöhnen. Er kann sich zum Verzicht auf Tirol nicht entschließen. Und als Johann bereit ist, sich für 20.000 Mark Silber und die Verleihung der Niederlausitz versöhnen zu lassen, erheben die Söhne Einspruch. Karl äußert, sie würden ohne dies nichts von dem Gelde zu sehen bekommen, da es der Vater sicher wieder vergeuden würde. Ludwig trachtet nun, sich durch ein Bündnis mit den Ungarn zu halten, aber der Papst hat bereits alle Vorkehrungen getroffen, um gegen den verhassten Wittelsbacher einen Gegenkönig aufzustellen. Es ist Karl, der mit seinem Vater Johann, dem alten Meisterdiplomaten, eben in Avignon weilt. Der Luxemburger muss dem Papste die Erfüllung all der Forderungen versprechen, die Ludwig vorgelegt worden sind. Italien nur mit päpstlicher Erlaubnis zu betreten, in Rom nur einen Tag zu weilen, Ludwigs und seiner Beauftragten Verordnungen in Italien aufzuheben und die strittigen Grenzfragen zugunsten des Königs von Frankreich zu entscheiden. So wird denn der Wittelsbacher, der immer nur ein Halber war, vom Papst abgesetzt, den er so leicht im Bund mit den Minoriten hätte besiegen können. Dass sich der Kaiser bei seiner inneren Schwäche überhaupt so lange zu halten vermochte, verdankt er nur der Fahrigkeit seines Gegners Johann von Böhmen, der nie alle die Minen sprengen ließ, die er mit fast sportlicher Begeisterung gegen den Bayern legte. Der große Frühling weltlicher Macht aber, der so verheißungsvoll geleuchtet, ist wieder auf lange vom Schnee zugedeckt. Es ist die Schuld des Wittelsbachers.